Immobilien. Wohnungen, REITs und Co. Problembeschreibung. Immobilien bringen ähnliche Probleme mit sich wie viele andere der Vermögenswerte, welche wir bereits besprochen haben. Ich werde also nicht auf bereits besprochene Dinge wie Transparenz und im Grundbuch aufgeführter Besitz eingehen. Diese treffen auch hierzu. Ich beziehe mich an dieser Stelle vor allem auf das Problem der enormen Kosten beim Immobilienkauf und Verkauf. Diese Gebühren machen oft über 10% eines gesamten Immobilienkaufs aus und entstehen aufgrund von Eintragungsgebühren von ca. 3,5%, Stempelgebühren ca. 1%, Notariatsgebühren ca. 1%, Maklergebühren 3-5% und noch einigem anderen. All diese Gebühren würden auf ein Minimum sinken, wenn Eintragung, Übertragung und Garantien einfacher handzuhaben wären. Die Lösungserklärung. Immobilien auf einer Blockchain zu registrieren, könnte dieses Problem ganz einfach lösen. Da sie sich leicht mit anderen Blockchains verknüpfen lassen, ist die Übertragung und Eintragung schnell, einfach, reibungslos und komplett transparent. Durch Smart Contracts könnten Treuhandgebühren wegfallen und durch die bessere Einsicht und Transparenz entstünde eine höhere Liquidität, welche die Maklergebühren deutlich drücken würde, da man geeignete Immobilien leichter finden könnte. Genau dasselbe ist auch bei Aktien vor ein paar Jahrzehnten passiert, als diese zum ersten Mal ohne Aktienhändler liquide an einer elektronischen Börse handelbar gemacht wurden. Gab es zuvor noch teilweise 10% Übertragungsgebühr, so sind diese Gebühren bei den meisten Online-Brokern auf unter 1% gesunken, weil man keine Menschen mehr für den Handel brauchte. Sobald Immobilien liquide und transparent über Blockchains dargestellt und miteinander verbunden werden, würde genau dasselbe passieren. Ein paar Herausforderungen. Diese liegen hauptsächlich bei dem langsamen bürokratischen System, welches lieber weiterhin hohe Gebühren für Ineffizienz verlangt, als Effizienz voranzutreiben. Viele der involvierten Parteien, welche bei Immobilien die Hand aufhalten, wollen eben nicht, dass sich die Technologie verbessert. Sie würden dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren. Ich kann das zwar teilweise verstehen, doch einer wird immer mit Innovation vorangehen. Wenn es soweit ist, ist es besser, darauf vorbereitet zu sein, anstatt nur hinterherzurennen, um Marktanteile zu verlieren. Alternativmöglichkeiten. Dass Gebühren im Immobilienmarkt sinken werden, ist praktisch garantiert. Das sieht man bereits als Folge der Online-Plattformen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Ob solche Lösungen jedoch weiterhin zentral oder irgendwann dezentral sein werden, steht bei weitem noch nicht fest. Dezentrale Lösungen hätten jedoch einige interessante Anwendungsbeispiele. Ein paar Praxisbeispiele. Umsetzungen in diesem Bereich sind ähnlich wie beim Grundbuch oder Firmenregister. Aufgrund der Tokenisierung der physischen Werte könnten größere Investitionen leichter geteilt werden, wodurch auch kleinere Investoren darauf Zugriff hätten. REITs machen dies bereits zentralisiert. Dezentrale Token könnten jedoch komplett reibungslos mit anderen Werten ausgetauscht werden. Bei meiner Firma Tenex bieten wir unseren Nutzern zum Beispiel an, Token über eine Debit- oder Kreditkarte im richtigen Leben auszugeben. Dies könnte dann bedeuten, dass man eine Immobilie über die Blockchain kauft, jeden Monat Mieteinnahmen bekommt und diese Werte dann, ohne nennenswerte Kosten, zum Marktwert anteilig für einen Kaffee beim Bäcker nutzt. Die Zukunft liegt durch Blockchains deutlich stärker im besseren und flexibleren Nutzen des eigenen Kapitals, da dieses durch die Interoperabilität viel liquider ist. Natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge. Bei einem Pilotprojekt in diesem Bereich passierte es durch einen Bug, einen Fehler, dass mehrere Immobiliennutzer ihre Immobilie auf der Blockchain verloren. Die meisten Immobilienblockchains sind nicht allzu schnell, da Transaktionen nicht in Millisekunden durchgeführt werden müssen. Deshalb dauert es oft ein paar Tage, bis diese auf der Blockchain wirklich gesetzt sind. In dem besprochenen Fall kam es nach ein paar Tagen zu einer ansonsten extrem seltenen Rückabwicklung. Die Teilnehmer wussten zwar, dass sie mindestens eine Woche warten mussten, bis sie eine Transaktion über 10.000 Euro als fix hätten ansehen sollen. Doch in diesem Fall wurde dies missachtet. Die Immobilie wurde erst gekauft, dann jedoch wurde der Kauf fälschlicherweise wieder rückabgewickelt. Die Käufer wären eigentlich auf den Kosten sitzen geblieben. Da es sich jedoch nur um ein Pilotprojekt gehandelt hat, wurde der Schaden vom Initiator übernommen. Es zeigte sich dadurch abermals, wie wichtig es gerade bei neuen Technologien ist, unterschiedliche Szenarien genau zu durchdenken, damit eine tolle Idee nicht zum bösen Erwachen führt.